Die Gesellschaft der Geschichtswissenschaftler der DIVJK veröffentlichte am 26. Februar ein Anklageblatt über die unverzeihlichen Sünden der Familie vom Reformdiktator Südkoreas. Damit will sie in die Geschichte es als eine Lehre einschreiben, dass man großes Unglück und unermessliche Schande hinnehmen und teuer zahlen muss, wenn innerhalb der Nation solche gemeine Landesverräter wie die Familie der jetzigen südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye entstehen und schalten und walten. Das Anklageblatt hat vier Untertitel wie Punkt 1, die Nachkommen des Landesverräters, Punkt 2, die schweren wiedervereinigungsfeindlichen Verbrechen des Vaters und seiner Tochter, Punkt 3, neuer Rekord der Schreckensherrschaft der Diktatorfamilie und Punkt 4, Familie der schrecklichsten menschlichen Missbildung. Das Blatt entlarvte ausführlich, wie Park Geun-hye und die landesverräterische Reformdiktatorfamilie, die diese böse Frau zur Welt gebracht hatte, mit Angewiesenheit auf Ausland, Landesverrat, Auseinandersetzung mit Landsleuten, faschistischer Diktatur, volksfeindlicher Tyrannei, Unwissenheit, Unfähigkeit und Korruption den Koreanern unbeschreibliche Katastrophe und Schande zugefügt haben. Wenn der Landesverräter Park Geun-hye, so hieß es weiter, genau im 18. Jahr nach seiner Machtergreifung durch seinen nächsten Untertan erschossen worden war, so gelangte seine Tochter Park Geun-hye auch im 18. Jahr nach ihrem Eintritt in den politischen Kreis am Rande des Untergangs, nachdem sie sich von einer Schamanin beraten ließ. Es nähert sich die Zeit, dass das dreckige Leben der bösen Frau Park Geun-hye endgültig zu Ende geht und die Sippschaft der Landesverräter von Geschichte und Nation hart verurteilt wird.